hier, glaube ich, im gleichen Haus, wo ich jetzt noch wohne. Das ist ungefähr, das Haus ist ungefähr, würde ich sagen, 800 Meter von hier entfernt, im Grund 4. Da ist, da geht die Straße runter im Grund 4 und bei mir ist die Straße zu Ende, da kann man nur zu Fuß bis zum Hafen gehen, ne, praktisch unten, ne. Oder mit dem Fahrrad das runterschieben. Jedenfalls ist schlechtes Gelände, ne. Schlechtes nicht, aber man muss das schon kennen da ein bisschen, ne. Und im Winter geht, müssen wir Schnee fegen oder Blätter jetzt weg. Schaffen wir jetzt im Herbst. Da müssen wir alles alleine mit ein paar Einwohnern noch, müssen wir immer alleine sauber machen und reinigen und ordnen und streuen. Ne? Was mit dem Auto ist bei mir Schluss. Ich habe oben am Schild stehen. Ja. Und da geht es zur schönen Aussicht rein. Früher hieß das Philosophenberg. Da heißt noch die Straße, eine kleine Straße durch. Die heißt noch Philosophenberg. Da wurde dieses Haus gerade gebaut. Ungefähr so alt, ich weiß nicht, 60 oder. Ich hatte ein Paddelboot. Da konnte ich seinerzeit noch. Sind wir da hingefahren, da saßen die Jungs noch auf der Bühne und beobachten uns, ne, vom Osten da. Meine Frau weiß mehr von, die kommt schon von drüben, da habe ich ja gesagt. Die kommt aus Jürgensdorf. Ja, da habe ich ja erst geheiratet. Na, geheiratet habe ich ja schon 62, glaube ich. Ich habe meine Frau ja drüben in Niedersachsen kennengelernt. Wir hatten da eine Gastwirtschaft und da habe ich meine Frau in der Gastwirtschaft kennengelernt, wo ich zum Tanzen war, in Bullendorf, kennt ihr den, Richtung Liggede. Naja, da geht man auch in Holzhof tanzen noch und so weiter und so fort. Und dann zu Fuß nach Hause, ne, alleine dann Frau weggebracht und danach zu Fuß nach Hause gelaufen, mit einem Kollegen, mit meiner anderen, meistens immer mit zwei Personen. Ne? Ja, was haben wir noch? Ja. Also, Lüneburger Heide waren wir, mein Nachbar, der war vom Beruf Lehrer, aber da hatte Bienenvölker. Und die wohnen im Sommer in die Heide gebracht. Ja, ist bekannt. Und da durften dann, ich als Junge dann auch mal mitfahren, ja, und so. Jeweils, ich hatte ein Boot, ein Paddelboot, und somit sind wir viele Elbe rauf und runter gefahren. Auch in Geestdorf haben wir tanzen, auch mit dem Paddelboot hin, und dann wieder abends zurück. Mussten wir wieder zurückfahren. Und mein Leben viel am Wasser verbracht, ne, von meinem Großvater, der war Schimmer, und so weiter, hat Schiffe gefahren, ja, aber Elbe. Kiesschiffe, nicht Kriegsschiffe, nicht Kiesschiffe nach Hamburg, ne, wo da wurde umgebaut. Oder erneuert alles so ein bisschen und so mit dem Harras haben die zu tun gehabt hier. Von meinem Vater, der lebte ja auch noch da seiner Zeit, und mit dem Kleingarten hier, das haben wir übernommen dann nachher. Den Kleingarten hier, 600 Quadratmeter, was war. Und somit habe ich dies auch kennengelernt hier. Und in meinem Garten haben wir da 27 Granateinschüsse, haben wir gezählt da. Die haben wir 7 Tage hier rumgeschossen, die Engländer. über die Elbe immer rüber. Mhm. Mein Vater arbeitete damals noch auf der Werft in Beutzenburg. Da hat er auch gedacht, auch nicht zum Soldaten. Da bauten die, baute er Modell U-Boote für einen Mann, die hier in fremde Häfen reinfahren konnten und da ihr Torpedo ablassen. Meine Mutter, die war ja auch Ruderer und sowas. Und die holte dann manchmal ab. Von Beutzenburg, ne? Mit dem Ruderboot. Hammes kommt, jetzt im Frühjahr wird er erfahren von Bolzenburg, der hat vier Arme, ne? Auf Blatt. Die Werftarbeiter hier in Laumut. Nachher war auch eine Werft hier. So. Oh, wir sind viel ins Wasser gegangen hier in der Elbe, immer geschwommen, hier getan. Oh, die Strömung ist noch nicht so doll in der Elbe, ne? Ja, aber wir schwammen durch die Elbbrücke durch und sowas machen wir alles, ne? Oder Kanal hier von der Brücke springen hier.